Anlässlich des Tages der Sonne fanden in China und China die Kim Il-sung und Kim Jong-il Ausstellungen statt. Die von Kim Il-sung Kim Jong-il Gewächshaus in Dandong der GmbH für Chemieindustrie Jin Wang Kai von Shenyang Liaoning und der Wirtschafts- und Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Tusen der Stadt Jilin in China und der chinesischen Gesellschaft für Kim Il-sung und Kim Jong-il veranstaltet wurden. In den Ausstellungen boten hunderte Kim Il-sung und Kim Jong-il eine Faszination. Auf den Eröffnungsfeiern der Ausstellungen, an denen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern teilnahmen, gab es Reden.